Hochzeitsschlaf von Dante Gabriel Rossetti aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Hochzeitsschlaf von Dante Gabriel Rossetti. Zuletzt lässt Mund von Mund mit süßer Pein. Und wie der Regen, wenn er innehält, in jähen Einzeltropfen niederfällt, so schlägt nun stockend jedes Herz allein. Doch bleiben sie, die also sich entzwein, ermattend, schon von Lechzen neu geschwellt, Leib gegen Leib, eng wie zuvor gesellt, als hätten beide einen Stamm gemein. Schlaf taucht sie tiefer als in Traumesruh und hält sie schwer in seiner Flut versenkt. Dann sacht, auf Dämmerglanz vom Tag versprengt, schwimmen die Seelen dem Erwachen zu, bis er, in fremde Wunder noch entrückt, sie findet, seliger von ihr entzückt. Ende von Hochzeitsschlaf von Dante Gabriel Rossetti.